Der Sprecher des Zentralvorstandes des Verbandes der Werktätigen der Landwirtschaft Koreas nahm am 29. September eine Stellung mit folgendem Inhalt. Wie schon bekannt ist, fand im November des Vorjahres in Seoul eine gesamtnationale Kundgebung von 150.000 Personen, darunter rund 50 Büro- und Gesellschaftsorganisationen aller Kreise, Arbeitern und Bauern, gegen die volksfeindliche Politik Bakunhes für staatliche Bestimmung des Geschichtslehrbuchs, Arbeitsmarktreform und so weiter statt. Die Behörden nannten diese Aktion als angebliche Rechtswidrigkeit und Gewaltdemonstration, setzen für deren Unterdrückung zehntausende Polizisten ein, die mit Autoren Barrikade bildeten und die friedliche Demonstration der Bevölkerung rücksichtslos unterdrückten und sogar absichtlich mit Tränengas-Wasserkanone gegen die Demonstranten vergingen. Vor Ort fiel der Bauer Peng Nam-gi in Ohnmacht. Er befand sich 317 Tage in Lebensgefahr und kam schließlich ums Leben. Die Behörden schickten die Polizisten und Staatsanwälte, die müde, ins Krankenhaus, wo der Bauer stationär behandelt wurde. Diese redeten von Leichenöffnung und versuchten sogar die Leiche des Verstorbenen für Verschleierung ihrer Verbrechen auszunutzen. All diese Tatsachen zeugen eindeutig davon, dass der Tod des Bauern ein absichtlicher, grausamer Mord von dem Regime war. Somit kam wiederum das niederträchtige Wesen Park Geun-hyes als Diktatorin und Menschenschlechterin ans Licht. Die faschistische Tat von Park Geun-hye, die mit Wasserkanone, die die soziale Gerechtigkeit verlangenden friedlichen Demonstranten unterdrücken ließ und den Tod des schuldlosen Bauern verursachte, aber kein Wort der Entschuldigung gesagt hat, stellt ein Übel der Nachfolgerin des durch Frechheit und Grausamkeit berüchtigten Reformdiktators dar. Die ganze Nation empfindet nochmals tief, dass in Südkorea der zweite und der dritte Peng Nam-gi ums Leben kommen wird, solange die Menschenschlechterin Park Geun-hye, Herd des Unglücks, an der Macht bleibt. Die Bauern und alle Kreise und Schichten Südkoreas verlangen, Park Geun-hye, die den schuldlosen Bauern zum Tod getrieben hat, vor Gericht des Volkes zu stellen und mit ihr alle Verbrechen konsequent abzurechnen. Alle landwirtschaftlichen Werktätigen im Norden werden den gerechten Kampf der Bauern im Süden um Gerechtigkeit, Demokratie und Existenzrecht immer aktiv unterstützen.